das Maß. Jemand drängt sich durch die hellen, festlich geschmückten Straßen der Vorweihnachtszeit und sein Blick wird angezogen von einem Laden, über dem die Inschrift leuchtet: Delikatessen aus aller Welt. Er bleibt stehen, schaut auf die Köstlichkeiten, die da schmackhaft vor ihm ausgebreitet liegen, und das Wasser läuft ihm im Munde zusammen. Dann schnalzt er mit der Zunge und sagt: Jetzt hätte ich so richtig Lust auf ein Stück trockenes Brot.